willkommen zur Rios Wochensicht, die Woche 25, 2013. Sockenschuss heißt die Folge heute. Und das aus gutem Grund. Ein paar kuriose Sachen die Woche wieder. Erstmal vorneweg, so viel konnte ich mal wieder nicht recherchieren. Aus einem ganz einfachen Grund, weil die ganzen Newsmedien, so die ich normalerweise so abklapper, ja, die haben nur noch eines im Sinn, nämlich diese Geschichte mit Snowden. Und darüber möchte ich heute gar nicht mehr sprechen, weil ich habe da letzte Woche schon darüber deutlich was gesagt. Deswegen musste ich natürlich nach anderen Themen schauen, was gar nicht so einfach war, aber trotzdem ein paar interessante Perlen habe ich natürlich wieder für euch rausgepickt. Und damit beginne ich gleich mit dem ersten Thema. Die Telekom-Drosselung, ganz genau. Ha, ist das herrlich anzuschauen gewesen, wie die Telekom hier einen von Kopf gekriegt hat und langsam aber sicher immer weiter zurückgerudert ist. Ja. Dennoch soll diese Drosselung bestehen bleiben, ja, aber es soll nicht mehr auf 384 Kilobit pro Sekunde gedrosselt werden, das wäre Steinzeit, ja, sondern jetzt auf 2 Megabit pro Sekunde. Ja. Außerdem wurde in Aussicht gestellt, dass wenn die Anforderungen der Normalbenutzer beispielsweise durch Streaming von Filmen, wenn das also weiter verbreitet wird und öfters genutzt wird, dann bekommt natürlich der Benutzer auch mehr Bit-Raten, beziehungsweise bis die Drosselung aktiviert wird, wird mehr Freivolumen sozusagen gegeben. Ja. Trotzdem ist es natürlich immer noch lachhaft, da von einer Flatrate zu sprechen. Und vor allem ist eben so, dass hier die Vorreiter quasi bestraft werden sozusagen. Ja. Und wie soll sich denn da etwas auf der breiten Masse durchsetzen, wenn eben so eine Drosselung besteht? Dann streamt man eben auch keine Filme. Ja. Und damit wird natürlich auch wieder wirtschaftlich da Schaden angerichtet, denn Streaming auf den legalen Plattformen, beispielsweise Maxdome Amazon bietet es ja auch an bei lawfilm.de oder dem Play Movies. Also es gibt ja schon sehr, sehr viele legale Möglichkeiten. Und dazu zählen übrigens auch die Angebote von ARD, ZDF und anderen, auch privat TV-Sender, die im Internet zum Beispiel anbieten, eine Folge nochmal zu schauen. Ja. Das heißt, diese Dienste werden dann weniger genutzt von den Telekom-Kunden. Entsprechend ist halt die Frage, ob dann auch so ein Bedarf gesehen wird von der Telekom her. Also ich finde es schon sehr, sehr komisch. Auch die Politik findet es mittlerweile sehr, sehr komisch und scheint hier das Ganze mal genauer unter die Lupe zu nehmen. Ja. Und deswegen offenbar auch dieses langsame Zurückrudern von der Telekom. Und ja, ich hoffe, dass das kein Beispiel ist für andere Anbieter. Die deutschen Verlage haben sich jetzt endgültig zur Lachnummer gemacht. Selbst schuld, ja. Das Leistungsschutzrecht wollten die ja unbedingt durchdrücken, haben massiv Lobbyarbeit geleistet. Dann kam der unberechenbare Faktor, oder eigentlich hätte man können berechnen, wenn man zumindest mal Grundideen hätte von dem Internet, ja, aber das ist ja für viele Neuland, ja. dann haben eben die Verlage die Rechnung und die Netzgemeinde gemacht, also wurde das Gesetz weiter aufgeweicht, ja. Jetzt ist es eben so, dass Google nach diesem Leistungsschutzrecht eben am 1. August die Genehmigung braucht, wenn sie in Google News solche Sachen machen wollen. Ja, und in welchem Umfang, das wäre jetzt vor Gericht zu klären, aber Google ist das alles zu blöd und so wie ich das auch prophezeit habe und nicht nur ich, so wie das auch richtig ist, logisch ist, ja, Google schmeißt alle Verlage aus Google News raus, ja, die nicht mit einem Opt-in einverstanden sind. Opt-in heißt also entweder du erklärst dich damit einverstanden oder du bist draußen. Ja, ganz einfach. Und so, das ist fair. Ja. Schließlich ist Google nicht verpflichtet, bei Google News überhaupt etwas darzubieten, ja, und kann dann natürlich entscheiden, welche unter welchen Bedingungen vor allem auch die News veröffentlicht werden. Es werden wohl mehr Verlage hier dann doch noch zugegen sein nach dem 1. August, als man jetzt erstmal gedacht hätte, weil die Verlage wissen nämlich ganz genau, dass es eine Sache ist, hier populistisch auf die Pauke zu hauen und Google als super böse darzustellen und Geld zu verlangen. Ja. Oder ob man dann sagt, okay, Google macht es, macht uns nicht mehr publik bei Google News, ja, und dann kriegen wir keine Leser mehr. Ja, so sieht es nämlich aus. Ja. Also da haben die schon Angst dafür, Angst davor. Das war ja auch schon in anderen Ländern so, die dann, wo dann die Verlage sogar freiwillig zurückgerudert sind und haben gesagt, okay, mag sein, dass das Gesetz jetzt existiert, aber nee, nee, wir wollen ja schließlich noch was verdienen. Ne? Gut, also ich sehe hier auf jeden Fall eins, die Verlage haben sich lächerlich gemacht. Erst wollen sie Geld erzwingen per Gericht durch das Leistungsschutzrecht von einer Firma, die solche Sachen sogar kostenlos für die Benutzer anbietet, ja. Dann haben sie Angst, dass die zu Recht, ja, dass die Leser dann ausbleiben im Netz. Da fragt man sich doch, warum man überhaupt das dann ins Netz einstellt, ja. Und man verkennt hier offenbar, dass es einfach nur ein Link ist mit einem kurzen Textausschnitt und einem Bildchen. Ja. Da sollte man normalerweise der Meinung sein, da muss man sogar noch was dafür zahlen, dass man das bekommt. Ja, wenn man so ein kleiner Teaser bei einer Firma, die sehr beliebt ist, offenbar bei den Benutzern, was machen kann. Ich weiß nicht, dafür habe ich früher Geld bezahlt als Webmaster und dafür zahlen auch heute noch Webmaster Geld. Nur die Verlage, naja, die stellen sich das anders vor. Die wollen natürlich andere dazu zwingen, für ihren Kram zu bezahlen. Ja. Und das ist nicht immer sehr vertrauenserweckend, wenn man für etwas zahlen soll, ja, gezwungen werden soll. Dann fragt man sich, ob das vielleicht nur daran hängt, dass der Kram sonst eh niemand mehr lesen will, wenn man nicht gezwungen wird, dafür zu zahlen. Ne? AOL wird übrigens oder will einen eigenen Google Reader-Ersatz anbieten. Wie ihr wisst, ab 1. Juli wird ja Google Reader abgeschaltet, ist bald soweit, ja. Und einige Firmen haben jetzt ja mehr oder minder Google Reader Alternativen auf den Markt gebracht oder eben verstärkt propagiert jetzt. Dabei sind auch ganz unterschiedliche Ansätze gemacht worden. Immer wieder wird Feedly beispielsweise genannt, das aber eigentlich nur auf mobilen Geräten vorhanden ist und die Recherchen am Desktop, ja, da nimmt man kein Feedly dazu. Und Feedly ist auch nicht für die intensiven Power-Nutzer gedacht, die eigentlich Google Reader nutzen, ja, meiner Meinung nach. Schön aufbereitete Nachrichten, das gab's schon immer von Feedly und von anderen. Und die Leute, die eben nur mal so, ja, eben so locker mal ein paar News nebenbei konsumieren wollen, die haben diese auch benutzt. Die haben nie Google Reader benutzt. Ja, Google Reader ist für Leute, die Tausende von Nachrichten am Tag durchforsten müssen. Die haben keine Zeit für klickibunti schöne Bildchen und überhaupt da anzuschauen. Auf einer wunderbar schön designten App, ja, da braucht man kein Design, da braucht man die reine Textinformation, ja. Und auf jeden Fall Google Reader ist weg, oder wird wegfallen am 1. Juli und deswegen braucht man Ersatz. The Old Reader ist das, was ich zurzeit noch nehme, wobei ich eigentlich daran denke, hier mit Filtern auf Google Plus beispielsweise den Nachrichten zu machen. Das ist bis jetzt im Moment sehr effektiv geworden. Ja. Ist aber nicht ganz perfekt für meine Zwecke. Aber The Old Reader bietet im Prinzip das Gleiche, was Google Reader bietet. Das ist die gleiche Optik, das gleiche Schnelle, kann man sagen, ja, wo man auch da zack, zack, zack die Nachrichten durchforsten kann. Facebook heißt es, soll auch eine Google Reader Alternative bringen demnächst. Ja, sehr seltsam. Also ich weiß nicht, Facebook. Naja, also wirklich, ja. Gut, und jetzt eben AOL mit dem AOL-Reader. Am 24. Juni soll es hier Einladungen geben. Wer die bekommt, weiß ich auch nicht. Also einfach mal auf hier die Seite gehen, AOL-Reader, favorites.my.aol.com. Ja, da kann man sich hier für diese Beta anmelden. Und wenn man Glück hat, bekommt man dann eben eine Einladung geschickt. Ja, und dann kann man wohl hier diese RSS-Feeds dann in so einen AOL-Reader integrieren. Wie genau der aussieht und überhaupt, das lässt sich hier nur an kleinen Bildchen da erahnen. Aber naja, gut. Also noch einer, der den Google Reader Ersatz anbieten will. Interessant, ja, die Power-User scheinen da sehr viel ja, Trara zu machen im Internet. Denn viel sind es nicht, die den Google Reader benutzt haben, definitiv nicht. Deswegen war es auch für Google kein Problem zu sagen, ja, wir machen den Google Reader dicht. Ja, das ist schon schlecht, wenn man die Recherchen kostenlos die ganze Zeit mit einem fremden Produkt machen musste oder ma machen wollte. Ja, und zu dem man auch noch geschimpft hat, ne, mit Richtung Klick auf Verlage. Da waren auch die Journalisten sehr laut, als der Google Reader da, als es geheißen hat, Google Reader soll eingestellt werden. Tja. Ja, nicht nur dann über diese Firmen hetzen, ja, sondern vielleicht auch was Positives mal sagen, ja. Nein, nein, falsch angefangen, ja. Vielleicht als professioneller Nutzer von solchen Diensten auch bereit sein, etwas zu zahlen, dann wird der Dienst auch nicht eingestellt, ja. Aber mit 20, 30.000 Nutzern, die Zahl ist jetzt einfach so aus den Wolken gegriffen, ja. Power-Nutzern, die kostenlos den Dienst nutzen und dann auch noch auf Google schimpfen, ja, mit denen kann man eben kein Geld verdienen. Sorry. Ja, Google ist immer noch eine Firma. Facebook ist auch eine Firma, ziemlich große, und die haben so Daten von wenigen Prozent der Benutzern aus Versehen ausgespuckt. Ja. Diese wenigen Prozent sind allerdings 6 Millionen Benutzer, also doch schon ziemlich viel. Das ist halt der Flug, wenn man so groß ist, ja. Dann sind schon kleine Fehler massiv. Ja. Was ist passiert, wenn man als Benutzer seine Information heruntergeladen hat, ja, Download Your Information, diesen Punkt benutzt hat, um eben seine gesamten Daten, die man bei Facebook hat, auch nochmal daheim zu sichern, dass die nicht verloren gehen, wenn man gesperrt wird oder sowas. Ja, dann hat man unter Umständen die Telefonnummern beispielsweise bekommen und auch E-Mail-Adressen und andere Daten, ja, die für einen so nicht bestimmt waren. Ja. Das heißt, zum Beispiel, man hat zum Beispiel einen Freund gehabt, der hat aber gesagt, okay, meine Telefonnummer, die da eingetragen ist, ja, die soll zum Beispiel nur an eine bestimmte Gruppe zugänglich gemacht werden oder sogar nur mir. Ja. Also wenn man etwas vor der Öffentlichkeit verbergen will bei Facebook, da kann man da auch manchmal auswählen, only me bei manchen Punkten. Ja. Und dann kriegen die anderen Leute, auch die Freunde, die eingetragen sind, diese Information nicht. Hier hat man dann aber, wenn derjenige zum Beispiel als Freund eingetragen ist, tatsächlich die Daten von demjenigen bekommen, heruntergeladen worden sind die wurden in der Datei, sind die dann ganz normal zu sehen gewesen, in die man heruntergeladen hat. Das wurde natürlich auch unter Umständen genutzt, ja, von Firmen. Ja, da drückt man so auf Like und schon, ja, hat man da eine Verbindung mit der Firma. Und die Firma könnte dann die Daten praktisch herunterladen und hätte dann eben zum Beispiel die persönlichen Daten, die Telefonnummer von demjenigen. Schon ziemlich heftig, aber ich sag mal, man muss auch die Kirche im Dorf lassen. Sicherlich ist es jetzt nicht gerade schön für die Benutzer, aber ja, die Welt wird auch dadurch nicht untergehen. Und ich sag mal, gibt eigentlich jemand tatsächlich noch seine echten Daten bei Facebook ein, so außer dem Namen? Warum sollte man denn das machen? Ja, ne? Okay. Nur so als Hinweis, ne? Tauschen statt laden. Ja, war auch so eine Sache, die mich sehr fasziniert hat. Schon des Längeren ist ja im Gespräch, dass Elektroautos das Laden umgehen, indem man eben die Batterien austauscht. Ja, sozusagen an der Tankstelle werden die Batterien ausgetauscht statt geladen. Ja. Und ich meine, ist sowieso eine Sache, wenn man selbst eine Garage beispielsweise hat, spielt das eigentlich keine große Rolle. Ja. Was hat einer gesagt? Wie, ja, stört es Sie, wie lange das Laden von einem Elektroauto braucht? Nö, ich bleib ja nicht daneben dran stehen. Ja, und warte, bis das fertig ist. Ja? Also das heißt, man fährt in die Garage abends, zack, schließt das Teil an, morgens geht man hin, macht das Teil ab und dann ist das Auto vollgeladen. Ja, das ist, idealerweise der Arbeitgeber, wenn der auch ja zukunftsorientiert ist, ja, dann hat er auch möglicherweise eine Ladestation für die Mitarbeiter, ja, und dann fahren die dort an, stecken das ein, gehen arbeiten und ja, das war's dann. Ne? Gut, gehen vielleicht in der Mittagspause raus, machen das Auto ab und machen eben diese Säule frei für andere, ja. Wenn sie nett sind, ja. Und das war's dann aber auch schon. Also das Problem ist aber halt für die Leute existent, die zum Beispiel draußen auf der Straße parken, ja, die keine eigene Garage haben mit Stromanschluss. Ja. Für die ist es natürlich bisher ein Elektroauto und ich glaube, das ist auch einer der Hauptgründe, wo oft nicht gesehen wird. Ja. Die haben natürlich das Problem damit. Und das ist ein Problem, das muss gelöst werden, bevor sich das Elektroauto durchsetzt. Ja. Weil mag ja sein, dass man, wenn man im kleinen Ort wohnt, dass da jeder seine Garage hat. Ja. Aber in der Stadt beispielsweise mit Wohnungen, da hat niemand eine Garage mit einem Stromanschluss. Ja. Das kann man gleich mal vergessen. Und die Laternenparker oder die eben, wo kein Stromanschluss in der Garage haben, das ist die große Mehrheit der Menschen in Deutschland. Mit Abstand die große Mehrheit der Menschen in Deutschland. Und eben, die müssen eine Lösung haben. Die können nicht sagen, oh, ich muss jetzt losfahren, oh. Ich muss erst noch das Auto aufladen. Das geht nicht. Ja. Und daran sollten vielleicht die Leute auch mal denken, bevor sie überlegen, warum das so ist und dann die hanebüchensten Aussagen machen, warum sich ein Elektroauto nur nicht durchsetzt. Ja. Tesla bietet jedenfalls jetzt genau so eine Möglichkeit an. Ja. Oder ich sag mal, sie demonstrieren diese Möglichkeit mit den Fähigkeiten, die das Tesla Model S hat, ja, und zeigen dann auch, dass man die Batterie so schnell auswechseln kann, ja, wie das Tanken, das Volltanken an einer Tankstelle eben funktioniert. Das Problem ist halt einfach nur das Servicenetz, um die Batterien zur Verfügung zu stellen. Aber die Idee ist sehr gut. Man fährt mit dem Auto an die Tankstelle oder an eben eine spezielle Station, ja. Dort wird einfach die Batterie innerhalb von 90 Sekunden ausgetauscht. Ja. Also zieht man raus, zack, neue Batterien gesteckt, wupp, und los geht's. Ja, das ist doch schon mal nicht schlecht. Ja. Natürlich muss man dafür auch zahlen, das ist ja ganz klar. Die Energie, die Batterien müssen ja dann auch von dieser Station geladen werden. Dürfte aber dann, wenn sich das auf breiterer Basis durchsetzt, wesentlich günstiger sein als eine Tankladung, eine Tankfüllung für diese Reichweite dann. Also schauen wir mal. Also Tesla hat da immer wieder neue Ideen und schreckt auch nichts davor zurück, jetzt hier diese neuen Ideen auch zu propagieren und versuchen umzusetzen auch. Ja. Die US-ansässige Firma hat da doch schon sehr viel Pionierarbeit geleistet und klar, mit diesem Tesla Model S, da ist man auch rausgekommen aus der Idee, kleines, langsames Elektroauto mit wenig Reichweite. Da ist es nämlich genau umgekehrt, die Reichweite ist relativ hoch. Das Ding ist super schnell, fast schon zu schnell, das ist ein Sportwagen. Und da macht und sieht auch total toll aus, meiner Meinung nach. Und es gibt die auch in Sportausführungen, auch als Boxer und so weiter. Also schon sehr, sehr toll, ja, das ganze Teil. Und da hat Tesla also die Nase, da würde ich sagen, vorn. Ja, was was ganz anderem zu kommen, jetzt ganz ohne Überleitung. Kim.com, ja, hat vom Datenmassaker gesprochen. Und zwar die Beweise, möglicherweise Beweise, die ihn auch entlasten, sind vernichtet worden, weil Mega-Upload-Server von dem Provider Leaseweb einfach gelöscht wurden. Ja, damit konnten die jetzt nicht sichergestellt werden, weder von der einen noch von der anderen Seite. Kim.com ist offenbar sicher, dass dort Beweise drauf waren, die ihn entlasten würden. Während wohl andere Stellen eher wohl der Meinung waren, dass dort Beweise drauf waren, die sehr wohl ihn belasten. Ja. Und jetzt ist natürlich die Sache, ja, war das Absicht? War das Zufall? Wie muss ich jetzt LeaseWeb da rechtfertigen? Meiner Meinung nach ist das ja ein klarer Verstoß. Das ist Vernichtung von Beweisen, egal ob das jetzt für den einen oder für den anderen positiv ist. Ja, das ist Vernichtung von Beweisen. Ich hoffe, dass LeaseWeb da bewusst war, was sie da jetzt angerichtet haben. Und vor allem möglicherweise ist das ein weiterer Punkt, wo jetzt die Anklage fallen muss. Ja, es gibt ja schon etliche Punkte, die strittig sind und immer wieder dazu führen, dass vermutet wird, dass eben durch den einen oder anderen Punkt die Anklage fallen gelassen werden muss. Das hier könnte ein neuerer Grund sein, dass die Anklage fallen gelassen werden muss, wenn nämlich Beweise verschwunden sind. Ja. Denn dann kann eben nichts mehr nachgewiesen werden, ob jetzt nicht mehr nachgewiesen werden, ob jetzt Kim.com da unter Umständen unschuldig war. Außerdem, ja, hat .com dann auch wieder die Solidarität mit den Benutzern gezeigt, ja, die eben auch die Daten verloren haben. Das ist nämlich so eine Sache, da muss man, das muss man sich auch mal bewusst machen. Mega-Upload wurde eben nicht nur für illegale Sachen benutzt, da konnte man sich legal Webspace kaufen, ja, und viele Benutzer haben dort auch ihre Sachen veröffentlicht, legale Sachen veröffentlicht, sogar Firmen haben dort ihre Unterlagen veröffentlicht, ja, Privatleute ihre Foto-Backups zum Beispiel gemacht, ja, oder die Urlaubsvideos hochgeladen, oder andere Sachen, ja, wichtige Sachen. Diese Daten sind weg. Die Daten sind weg, die wurden tatsächlich niedergemacht, ja, beziehungsweise beschlagnahmt von den US-Behörden. Nicht, dass das schlimm ist, wir wissen ja, dass die NSA sowieso alle Daten von uns hat, aber die Daten wurden beschlagnahmt, weggenommen, sozusagen dem rechtmäßigen Besitzer. Nicht nur das, sondern jetzt werden auch noch Daten von einem oder wurden Daten auch noch gelöscht von einem Serverbetreiber. Und das ist, sag ich mal, schon ziemlich heftig. Entsprechend hat auch Kim.com in einem Tweet gesagt, das ist ein trauriger Tag für das Internet. Es tut mir so leid für die vielen Mega-Upload-User in Europa, deren Daten jetzt unwiederbringlich verloren sind. Er ist in Tränen, ja, und mit dem Hashtag LeaseWeb. Und ehrlich gesagt, ich glaube das auch. Ich glaube ihm das auch, dass es so ist, denn meiner Meinung nach wurde er doch schon zu Unrecht, ja, oftmals vorgeführt. Ja, zuletzt noch, Massaker ist auch meine Blogs im Moment, ja, um mal was in eigener Sache loszuwerden. Nämlich die Blogs, die ich umgestellt habe auf Dynamic Views. Ja, Dynamic Views von Blogger, eine recht gute Sache, wenn's funktioniert. Ja. Das Aussehen der Seiten sieht sehr, sehr gut aus und man muss da auch nichts groß rumtüfteln dran die ganze Zeit. Ja, ging das also wunderbar. Aber seit 1, 2 Wochen etwa habe ich ein massives Problem. Das wurde mir erst vorgestern so richtig bewusst. Nämlich, dass das Hintergrundbild weg ist, die Sidebar ist weg bei den Dynamic Views und noch schlimmer, der Kommentarbereich ist weg. Ja, der Kommentarbereich ist weg. Das heißt, die Benutzer können keine Kommentare sehen, keine hinterlassen. das Block sieht eben nicht mehr ganz so schön aus, weil eben das Hintergrundbild vergessen und so weiter. Deswegen musste ich erstmal wieder umstellen. Zumindest bei einem Block habe ich das jetzt gemacht. Bei den anderen beiden möchte ich noch warten. Ich hoffe, dass Blocker jetzt recht schnell einen Fix dafür bietet. Ich habe da aber schon ganz dunkle Befürchtungen, ja, dass Google hier vielleicht die Blocker-Plattform nicht mehr ganz so liebt wie noch vor zwei, drei Jahren. Vielleicht wegen Google Plus, ich weiß es nicht. Das wäre natürlich sehr, sehr schade. Jetzt habe ich erstmal, wie gesagt, auf das alte Template umgestellt bei meinem Microblog. Und die anderen lasse ich mal erst noch vermutlich. Ich weiß nicht, ob ich das noch in den nächsten ein, zwei Tagen ändere, weil es ist wirklich sehr nervig und es kostet auch Benutzer. Ja, und naja, okay, gut. Die alten Themes gefallen mir zwar nicht mehr so toll, weil die mir zu 1980 wirken, egal was man da rumtüftelt, aber ich werde mal schauen, was ich da vielleicht noch machen kann. Vielleicht installiere ich auch ein ganz anderes Theme. So die Smashable Theme gefällt mir schon ganz gut. Ja? Das gibt's für Blogger. Naja. Okay. Dann sind wir schon wieder am Ende. Allerdings, wie immer am Ende noch was Lustiges. Ich bin ja sehr technikbegeistert und ich finde richtig genial, immer wenn neue Erfindungen da auf den Markt kommen. Entsprechend würde mich normalerweise der Handschuh mit Bluetooth-Anbindung nicht weiter stören, wenn man da nicht unbedingt reinsprechen müsste. Und das Foto bei dem verlinkten Artikel, das sagt eigentlich schon alles aus, ja. Man macht so diese typische Bewegung, ja, so Daumen ans Ohr und den kleinen Finger an den Mund halten und fängt dann an zu sprechen. Ja, und die Frau, die da im Hintergrund dann das sieht, der Blick, ja, das Bild müsst ihr euch angucken, der Blick sagt dir dann schon alles. Und ja, also das ist so etwas, wo ich dann sag, nee, also das muss doch nicht sein, obwohl es cool ist, obwohl es genial ist, ja, und dass es überhaupt funktioniert. Aber stellt euch doch mal vor, ihr geht so durch die Stadt, ja, alles klar, und ja, oh Mann, da kommt doch noch das Wägelchen irgendwann und holt einem ab, ne? Nein, dann spreche ich lieber mit meiner Brille, ja, sofern ich sie denn bald bekomme. Ja, Google Glass. Mann, ich will das Ding haben. Naja. Okay, also, wenn ihr das sehen wollt, dann schaut euch den Link an. Den findet ihr in der Beschreibung. Genauso wie ihr auf Google Plus die Rios Wochensicht findet. Einfach bei Google Plus oben in der Suchzeile die Rios Wochensicht. Einfach Rios Wochensicht eingeben und ihr findet dann die Seite. Ja. Und da ich jetzt schon so anfange, hört ihr auch, dass es das nämlich war jetzt endgültig von der Rios Wochensicht für heute. Ihr kriegt mich auch per E-Mail rio@thenetcast.com, Rio mit Y bitte, rio@thenetcast.com, und die Links und Informationen, die immer wieder wichtig sind, wie immer, die findet ihr unter wochensicht.thenetcast.com, und immer an die Mehrzahl denken, thenetcast.com ist es, finden kann. Und damit wünsche ich euch eine schöne Woche, bleibt gesund, haltet die Ohren steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss!